Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK gab am 20. September auf die Frage eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur über den Luftangriff der US-amerikanischen Kampfflugzeuge auf die Basis der syrischen Regierungsarmee eine Antwort wie folgt. Laut Meldungen griffen am 17. September die US-amerikanischen Kampfflugzeuge eine Basis der syrischen Regierungsarmee an, was viele Tote und Verletzte forderte. Dieser Luftangriff der USA war keine Fahrlässigkeit, sondern eine absichtliche aggressive Handlung gegen einen souveränen Staat, so verurteilt die DVRK dies entschieden. Der Fall zeigt noch klarer, dass die USA zwar in Syrien einen sogenannten Antiterrorkrieg führen, aber deren Ziel eher darin liegt, die unabhängige syrische Regierung umzustürzen. Die US-Amerikaner sind diejenigen, die ohne Erlaubnis der gesetzmäßigen syrischen Regierung unter dem Vorwand des Antiterrorkrieges ins fremde Territorium eingezogen sind und hier durch rücksichtslose Bombardierung die Städte und Dörfer zerstört und die ernsthafte Flüchtlingskrise verursacht haben. Die tragischen Ereignisse, die heute überall auf der Welt geschehen, besagen, dass alle Länder und Nationen ihre eigene Kraft besitzen müssen, wenn sie die mit dem Tag zunehmende Gewalt, Willkür, Aggression und Souveränitätsverletzung seitens der USA verhindern und ihre Souveränität verteidigen wollen. Eben deswegen hält die DVRK an der strategischen Linie zur parallelen Entwicklung der Wirtschaft und der atomaren Streitkräfte fest und verfügt über die stärkste nukleare Abschreckungskraft, mit der sie gegen die Gewalt und atomare Drohung der USA vorgehen und die Souveränität und Sicherheit des Landes und der Nation verteidigen und eine wahre internationale Gerechtigkeit verwirklichen kann. Die Regierung der DVRK bekundet der Regierung und dem Volk der Arabischen Republik Syrien im Kampf zur Vereitelung der Aggression und des Terrors der USA und weiterer feindlicher Kräfte und zur Verteidigung der Souveränität, Stabilität und territorialen Integrität des Landes volle Unterstützung und Solidarität.